Bakteroides. Bakteroides sind die bekannteste Darmfamilie und bilden oft die größte Fraktion. Sie sind die Meister der Kohlenhydrataufspaltung und besitzen eine riesige Sammlung an genetischen Bauplänen, mit denen sie bei Bedarf jedes Aufspaltungsenzym herstellen können. Ob wir ein Steak essen, einen großen Salat oder betrunken an einer Bastmatte kauen, Bakteroides checken sofort, welche Enzyme sie brauchen. Egal was kommt, sie sind dafür gewappnet, daraus Energie zu machen. Durch ihre Fähigkeit, aus allem das Maximum herauszuholen und an uns weiterzugeben, sind sie unter Verdacht geraten, uns leichter Gewicht ansetzen zu lassen als andere. Tatsächlich scheinen Bakteroides Fleisch und gesättigte Fettsäuren zu mögen. In Därmen von Menschen, die gerne viel Wurst und Co. essen, kommen sie häufiger vor. Machen sie nun Fett oder kommen sie durch Fett? Diese Frage ist noch unbeantwortet. Wer Bakteroides beherbergt, hat vermutlich auch ein Faible für ihre Kollegen, die Parabakteroides. Sie sind ebenfalls besonders geschickt dabei, möglichst viele Kalorien an uns weiterzugeben. Dieser Enterotyp fällt unter anderem auch dadurch auf, dass er besonders viel Biotin produzieren kann. Andere Begriffe für Biotin sind auch Vitamin B7 oder Vitamin H. Dass unsere Darmmikroben einiges an Vitamin H herstellen können, weiß man unter anderem deshalb, weil manche Leute mehr davon ausscheiden, als sie aufgenommen haben. Da keine menschliche Zelle es produzieren kann, bleiben nur noch unsere Bakterien als heimliche Fabrikanten übrig. Wir brauchen es nicht nur für schöne Haut, glänzende Haare und feste Nägel, wie das so manche Tablettenpackung im Drogeriemarkt nahelegt. Biotin ist an elementar wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Wir stellen damit Kohlenhydrate und Fette für unseren Körper her und bauen Proteine ab. Ein Mangel an Biotin kann neben Störungen von Haut, Haaren und Nägeln beispielsweise auch depressive Stimmung, Schläfrigkeit, Infektanfälligkeit, Nervenstörungen und erhöhte Cholesterinwerte hervorrufen. Hier ein dickes Achtung. Die Liste von Symptomen bei Vitaminmangel ist bei jedem Vitamin beeindruckend. Man kann sich ziemlich sicher immer angesprochen fühlen. Wichtig ist, man kann auch mal einen Schnupfen haben und ein bisschen lethargisch sein, ohne gleich unter Biotinmangel zu leiden. Wer allerdings zu einer Risikogruppe gehört, darf an Biotinmangel denken. Dazu zählt, wer über einen längeren Zeitraum Antibiotika einnimmt, zu viel Alkohol trinkt, wem ein Stück Dünndarm entnommen wurde, wer auf Dialyse angewiesen ist oder bestimmte Medikamente nehmen muss. Diese Menschen brauchen mehr Biotin, als sie über das Essen aufnehmen können. Eine gesunde Risikogruppe sind Schwangere. Babys ziehen Biotin wie alte Kühlschränke Strom.